Herzlich willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht nur unter uns war. Die Person ist interessant und so sind's auch die Hinweise. Und nun viel Spaß beim Mitraten. Ja, und um den Reigen der drei Damen von Drama Carbonara voll zu machen mit jeweils einer vorzustellenden Person, bleibt uns noch eine übrig. Tatjana, Indiana. Das ist mein Podcaster-Name. Das ist mein Kindername. Ah. Mein Podcaster-Name, der ist alt. Ah. Genau. Vielen Dank fürs Mitnehmen auf eure geschichtlichen Reisen und nur mal ein großes Kompliment an eure unglaublichen Intros. Machst du die alle selbst, Philipp, oder ja. Woher beziehst du diese genialen Anfangsliedchen? Also die bastel ich tatsächlich wirklich? Selber. Bist du Musiker? Nein. Aber das ist auch nicht, dass ich alle Musikinstrumente echt einspiele. Aber bist du Musiker oder wie machst du das? Ja, ich kann ein bisschen Klavier spielen. Ich nehme Gesangsunterricht und ja, hab Spaß aus Instrumenten, irgendwelche Dinge rauszulocken. Die Sachen, die du hörst, sind allerdings in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber die meisten Sachen sind am Computer gemacht. Aber nichtsdestotrotz richtig gut. Ja, sind aber halt eher so Versatzstücke im Zusammenbau. Genau, ich versuche halt irgendwie so möglichst absurd alles Mögliche zu machen. Einfach, weil ich es kann und weil es Spaß macht. Kompliment, finde ich auch. Und wie schön, ja. Ja, danke schön, danke schön. Und super, das Klavier, das dieses Mal war, weil das passt auch sehr gut zu meiner Person. Mm. Also hast du einen guten Riecher gehabt. Mhm. Ja. Philipp? Ist es Beethoven? Nein. Hallo, ist da wer? Oder Mozart? Hallo. Hau mal den ersten Hinweis raus. Ja, bitte doch. Wir sind schon gespannt. Gut. Ich wurde am 2. April 1928 als Kind ukrainisch-jüdischer Immigranten in Frankreich geboren. Ich interessierte mich für bildende Kunst und studierte am Konservatorium Klavier. Meine Mutter war die Sängerin Olga Bessmann, gebürtig von der Krim. Well. Ach, ich weiß. War jetzt so gut, wenn wir es wüssten, gell? Da bist du ja richtig gut. Aber ihr wisst es sicher bald. Es ist ein bekannter Mensch. Es ist keine streng geheime Untergrundperson. Zweiter Hinweis? Ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Aber du, ehrlich gesagt, ich löse es nicht auf. Das wär jetzt einfach zu früh. Aber machen wir es mal andersrum. Der letzte Buchstabe des Vor- und Nachnamens ist ein E und ein G. Ein E und ein G? Ja, der letzte. Der letzte. Des Vor- und Nachnamens ist ein E und ein G. Ja, das ist ja unglaublich schnell. Wie kann das sein? Du hast mich halt mit Ding draufgebracht mit dem Land und dem Klavier. Ja, aber dann willst du ihn gleich sagen? Nein. Komm, lass die anderen raten. Okay. Ihr anderen. Ich glaube, ich würde mich eigentlich erst zu Wort melden, wenn ich einen qualifizierten Tipp habe, aber ich glaube, Philipp, sag's doch einfach. Gibst du mir einen Tipp? Nein. Okay, soll ich den zweiten Hinweis vorlesen oder? Aber Asta, du bist auch schon mit E und G dabei, mit E oder was? E und G war jetzt, weil ich habe einen Verdacht gehabt und E und G hat bestätigt, was ich mir gedacht habe. Okay. Jetzt bist du enttäuscht. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Alles gut. Während der Kriegsjahre und der deutschen Besetzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg zog meine Familie aufs Land. Als Jude war auch ich gezwungen, den Judenstern zu tragen. Nach dem Krieg kehrte meine Familie nach Paris zurück. Ja, Jürgen und ich sind jetzt die Einzigen, die bei denen es noch Klick machen muss, oder? Das kann super. In meinem Fall noch ein bisschen dauern. Ja, in meinem auch. Sehr gut. Sind wir jetzt zu zweit. Okay. dann lese ich einfach mal den dritten vor. Ihr schreit dann, wenn irgendwas klingelt, ja. Während der Kriegsjahre und der deutschen Besetzung Frankreichs passt nach Paris zurück. In den Jahren 48-49 leistete ich meinen Wehrdienst ab und lernte zu dieser Zeit meine erste Frau Elisabeth Lewitzki kennen, die Kontakte zu Künstlern des Surrealismus hatte und ein Mannequin war. Sie war es auch, die mich Salvador Dalí näher brachte. Ui, das wusste ich doch alles überhaupt nicht. Sehr interessant. Okay, also habe ich das richtig verstanden? Der letzte Buchstabe vom Vornamen ist dann E und der letzte Buchstabe vom Nachnamen ist dann G. Genau. Genau. Okay. Okay. Weißt du es jetzt auch schon, Jasna? Weiter geht's. Nein. Hä? Weißt du es auch schon? Nein. Du hättest jetzt einfach das überzeugend behaupten können. Ich hätte es dir geglaubt. Wenn wir einfach bis zum Ende nicht auflösen, dann kann ich jetzt auch, ich weiß es, ich sag's nur nicht. Ja, das ist sehr klug, hä? Ist ein Künstler aus Paris. Woher weißt du das? Fünfter Hinweis. 1957 war ein Schicksalsjahr für mich. Ich ließ mich scheiden und für ihn, yeah, und begleitete die Sängerin Michelle Arnaud auf dem Klavier während mehrerer Auftritte in verschiedenen Pariser Nachtclubs. Sie war eine der ersten, deren Chansons ich am Klavier interpretierte. Meine Chanson-Karriere gipfelte im Gewinn von France Gall beim Eurovision Song Contest 1965. Ja, jetzt weiß ich es wirklich, aber ich sag's trotzdem. Gib bitte. Genau, ich auch. Ich auch nicht. Jürgen, die gute alte Nummer. Ja, ich versuch's jetzt einfach mit jedem Hinweis überzeugender vorzutragen. Okay. Soll ich den nächsten Hinweis vorlesen? Mhm. Okay. Meinen größten Erfolg als Interpret hatte ich im Duett mit Jane Birkin, mit der ich das Lied Je t'aime veröffentlichte. Je t'aime, vielleicht kennt ihr das, wurde ein weltweiter Hit und empörte Moralisten bis hin zur vatikanischen Zeitung Osservatore Romano, welche das Lied und das darauf deutlich zu hörende lustvolle Gestöhne als beschämende Obszönität bezeichneten. Den Titel hatte ich zuvor mit Brigitte Bardot aufgenommen. Ich möchte da als Seitenfakt reinschmeißen, dass dieses Lied bei so einem Online-Karaoke-System, mit dem man auf Twitch online streamen kann, mit drin ist. Wo ich mir denke, wer packt denn das Lied in der Karaoke-Liste rein? Das ist so gut, finde ich. Urgut. Wie super. Ich finde, das wäre ein Versuch wert für Drama Carbonara. Oh ja. Je t'aime. Je t'aime. Oui. So ein super Lied, ich liebe es, so gut. Wie schaut es aus mit den Ratekandidaten, die es noch nicht wissen? Seid ihr inzwischen im Bilde? Da gibt es keine Kandidaten. Der Jürgen tut so, als würde es wissen und ich gebe zu, dass ich es nicht weiß. Wir raten einfach nicht mehr. Okay. Dann nur mehr für die Jasna. Danke, super. Unwissende. Nur für die Depperte. Unwissende. Sag's in your face. Oh nein. Oh, Jasna. Es ist für die schöne, schöne Frau am anderen Ende des Parks, auf den ich gerade schaue. Je t'aime. Oh. Oui. Ach, meine Süße. Aber kann ich bitte zumindest wissen, wie viel Buchstaben der Vorname hat und wie viele Buchstaben der Nachname hat? Der Buchstabe hat fünf Vornamen. Und neun. Ja. Okay. Jetzt kommt, fünf jetzt und kommt neun. Moment, habe ich mich jetzt verzählt? Mir fallen gar nicht so viele männliche Vornamen ein, die auf E enden. Zehn. Ja. Genau, zehn. 5 und 10. Eben, Jasna, vielleicht kennst du die Person jetzt, wenn sie mit dem Kind was macht? Allerdings ist es der grausige Ekelfakt in der Biografie. Mit meiner damals 12-jährigen Tochter Charlotte singe ich 1904. Ah, warte, ich bin jetzt übersprungen. Entschuldigung. Darf ich nochmal zurück? Mhm. Fakt 7. Ab Ende der 1970er Jahre schuf und perfektionierte ich mein alter Ego Gaines Barr, den Raucher und Trinker. Gaines Barr ergreift jedoch im Laufe der 1980er Jahre zunehmend Besitz von mir. Ich muss nun mehrfach wegen der Folgen meines Alkoholismus im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt kannst du den Nachnamen erraten. Mein Name ist Herbert. Gainsbourg. Oui. Oui. Genau. Je t'aime. Gainsbourg. Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Okay, mais jetzt lese ich nur die Bravo. Letzten. Bravo. Bravo, alle haben es erraten, sehr gut. Drei Facts habe ich noch, soll ich sie euch noch vorlesen? Ja. Also wir kennen die zwar alle schon, aber gerne. Mit meiner damals 12-jährigen Tochter Charlotte oder Charlotte sang ich 1984 das Duett, bitte wie grausig, Lemon Incest. Das ist nicht in meiner Playlist, im Gegensatz zu Je t'aime, ja. Ein Lied über den Inzest zwischen Vater und Tochter. Im zugehörigen Video lag Charlotte mit einem Nachthemd bekleidet im Bett, 12, während ich mit nacktem Oberkörper und in Jeans bekleidet posierte. Warum? Wow. Warum, oder? Warum ist das jemand... Ich glaube aber wirklich, dass das eher aus einer puren Provokation heraus war, weil auch der nächste Fact ist nur mehr auf pure Provokation. Also ich weiß gar nicht, ob das was mit der Realität zu aber tun hat. Aber die ist ja dann genauso geworden. Die ist ja total arge. Die ist ja auch Nymphomaniacs. Naja, das ist eine Rolle in einem Film. Also die sind ja, Nymphomaniacs, ja, die ist verheiratet kein, die, und so. Schon, ja, aber halt so die Rolle wird auch nicht wieder Lady. Spielen. Ja, sie ist auf jeden Fall crazy. Neunter Fact. Aus Protest gegen die französischen Steuern verbrannte ich ebenfalls 1984, scheint ein weirdes Jahr für ihn gewesen zu sein, im französischen Fernsehen einen 500-Franc-Schein. In Frankreich eine strafbare Handlung. Warum? Wenn er sein eigenes Geld verbrennt, warum darf das? Ist bei uns auch strafbar. Warum? Warum? Eigentum der jeweiligen Bank. Genau. Noch krasser ist es, es gibt, glaube ich, in manchen asiatischen Ländern, wobei das gibt relativ häufig, glaube ich, auch auf der Welt, dass es dann als Angriff auf die Person, die abgebildet darauf ist, gilt. Und wenn das halt dann irgendwie ein Regierungsinhaber ist, der da eher so ein bisschen, ich sag mal, sehr machthaberisch unterwegs ist, dann sagt er halt auch, oh, das ist ein Angriff auf meine Person, zack, ab ins Gefängnis. Mhm. Aha. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Symbolik, ne? Du verbrennst da ja das... Das Geld, was ja so Symbol steht für den Staat und so und von daher. Ja, aber also das sind eher so die Länder, wo es dann im Zweifelsfall keine Gesetze dagegen gibt, aber man die Leute trotzdem wegsperrt. Aber ich glaube, dass das bei uns tatsächlich sehr genau gesetzlich geregelt ist, dass du das nicht darfst. Das finde ich verrückt, wenn das mein Geld ist. Aber das ist doch ein Staatseigentum. Aber der Geldschein nicht. Ja, also der Geldwert dahinter, der gehört dir, aber das Papier, auf dem er gedruckt ist, den hast du dir ja nur ausgeborgt quasi. Okay. Hm. Okay. Also so ist zumindest mein Rechtsverständnis, dass ich google das. Ich habe mir noch nie überlegt, Geld zu verbrennen, insofern ist dieser Gedanke mir neu. Auf jeden Fall in Frankreich hat ihm das da auch die Empörung vieler weniger Begüterter eingebracht. Die haben sich verarscht gefühlt, weil sie zu arm waren, um Geld zu verbrennen. Ich war zeitlebens starker Raucher und absolvierte in meinen letzten Lebensjahren Auftritte oft alkoholisiert. Ich starb am 2. März 1991 an einem Herzinfarkt und auf seinem Grab liegen anscheinend sehr viele Metro-Fahrscheine, und Chickbuckeln. Die Leute bringen ihm Zigaretten vorbei und fürs Jenseits da sein. Aber warum Metro-Fahrscheine? Das weiß ich nicht, aber anscheinend liegen auf seinem Grab ganz viele Metro-Fahrscheine und Chickbackerl. Aber vielleicht können uns da die Hörerinnen und Hörer was zuschicken, was es damit auf sich hat. Also und bevor die jetzt aktiv werden, ich muss mich korrigieren. Ich habe gerade herausgefunden, es ist tatsächlich in Deutschland nicht verboten, Geld zu verbrennen. Es gibt viele Länder, in denen es verboten ist, aber Deutschland gehört nicht dazu. Etwas für die Reichsbürger. Ja, jetzt habe ich Mist erzählt. Und sehr schön in Thailand, da ist tatsächlich so, wie der Philipp gesagt hat, da ist der König drauf und das gilt natürlich dann als Angriff aufs Staatsoberhaupt. Mhm. Aber das geht sogar so weit, dass wenn ein Geldschein am Boden liegt und man drauf tritt, kann man deswegen ins Gefängnis kommen. Was? Finde ich schon ein bisschen extrem. Da gibt es doch auch noch so ein paar schöne andere absurde Gesetze, irgendwie sowas, dass, keine Ahnung, sowas wie die Schwäne in London gehören der Queen oder irgend sowas. Da gibt es doch lauter so absurde Gesetze mit Zuschreibungen und Eigentumsverhältnissen, wo du immer denkst, was soll denn das? Was ich mir aber auch schon mal gefragt habe im Vorfeld, ob du in Deutschland oder nee, wenn du ein Land irgendwo hast, wo die Münze mehr wert ist, also das Metall, das du da hast, als der Nennwert, ob du die dann einfach behalten darfst und zum Beispiel einschmelzen. Was? War das bei uns beim Pfennig so oder war das beim Euro, beim Cent? Bei irgendeiner Münze war das bei uns so, dass der Materialwert höher ist. Also ich glaube, die Produktion und alles ist relativ teuer. Aber der Materialwert weiß man einfach nicht. Nee, das war, glaube ich, tatsächlich. War das nicht sonst Kupfer? Ich glaube, es war bei D-Mark dann wahrscheinlich. Und Kupfer hatte ja schon auch immer einen gewissen Wert. Ja. Wahrscheinlich haben sie es deswegen aus dem Verkehr gezogen. Deswegen haben wir den Euro. Ja. Wegen dem ganzen. Wir sind einer großen Sache auf der Spur. Ja. Ganz große Sache auf der Spur. Ja, aber jetzt haben wir eher so eine sehr nette Person kennengelernt und jetzt mal noch so ein, ja, eine eher etwas, ja, jetzt nicht eine ganz schlimme, aber absurde. Interessante Person. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass der so ukrainische Wurzeln hatte. Nee, hätte ich auch nicht gewusst. Und seine Mutter auch Sängerin war. Aber es gibt so einen ganz tollen Film, oder? Der ist sogar Oscar-prämiert, eine Biografie. Und da kommt ja schon alles vor. Und da kommt ja diese ganz dunkle, von den Nazis überschattete Kindheit. Und die haben ihn ja eben immer ausgelacht, die anderen Kinder. Und ihn als den traurigen, strengen Jungen beschreibt er sich immer sehr. Weil die alle gesagt haben, er schaut aus wie ein Mädchen und er kann nichts. Also der hat irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, der hat einen Vogel gehabt einfach, ja. Also, der ist da nicht gut rausgegangen irgendwie. Ja. Wir dagegen gehen gut raus und sagen Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao. Au revoir.